Mündlicher Ausdruck. Aufgabe 7. Sie sitzen mit Carolina, ihrer portugiesischen Studienfreundin, in der Mensa. Carolina überlegt, über welches Thema sie in ihrem Sprachkurs einen Vortrag halten soll. Sie kennt sich sowohl mit der wirtschaftlichen Lage als auch mit der Literatur ihres Heimatlandes gut aus und kann über beide Themen berichten. Carolina fragt sie nach ihrer Meinung. Sagen Sie, worüber Sie an Carolinas Stelle berichten würden. Begründen Sie Ihre Meinung. Würdest du etwas über die Wirtschaft oder über die Literatur Portugals erzählen?